Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 73 des Gabelbissen Podcast. Wie bereits in der letzten Folge angekündigt, möchte ich mich heute einem ganz speziellen Thema widmen, nämlich dem Fleischsuren. Also heute beschäftigen wir uns erstmalig nicht mit einem Gericht an sich, sondern mit einer Technik, wie man in dem Fall Fleisch haltbarer machen kann. Ich habe zwar angekündigt, dass ich daraus eine reine Gruß aus der Küche-Folge mache, habe mich aber dann doch ein bisschen umentschieden und möchte euch im Vorfeld einfach ein bisschen Background-Wissen vermitteln. Ein bisschen Geschichtliches, wo kommt's her, und natürlich auch generell ein bisschen Wissenswertes, was man so über Pökelsalz oder über die Technik wissen sollte oder wissen kann. Keine Sorge, das kann ich gleich vorab sagen. Ich werde hier jetzt keine chemischen Reaktionen im Detail besprechen. Ja, da bin ich ehrlich gesagt zu wenig Profi. Ich bin ja eigentlich beruflich gesehen ein Programmierer, komme aus der IT und jetzt nicht so der Chemiker. Und ich weiß auch, der Großteil meiner Hörerinnen und Hörer wird sich vermutlich nicht so sehr für chemische Sachen interessieren. Von daher würde ich sagen, gehen wir da wirklich nur in den Grundzügen darauf ein, ohne das jetzt irgendwie chemisch genauer zu analysieren. Ich selbst bin ja großer Fan vom Suhrfleisch. Und hatte deswegen nämlich auch die Idee, mal so eine Folge zu machen, weil ich habe da so ein kleines Problem. Wie gesagt, ich mag es total gern, aber Suhrfleisch zu kaufen, ist nicht so leicht, wie ich es gern hätte. Einige wenige Supermärkte führen es und die meisten nicht. Und die, die es führen, haben es aber auch nicht immer. Tja, und da, wenn sie was haben, vermutlich auch das Teil, was ich gerade nicht benötige. Ja, was macht man da? Klar, man sucht sich das Fleisch selber. Kennen tut man die Technik übrigens schon sehr, sehr lange. Darum würde ich mal vorschlagen, drehen wir das Rad der Zeit um gut 5000 Jahre zurück, auf so circa 3000 vor unserer heutigen Zeitrechnung oder anders gesagt 3000 vor Christi Geburt. Da kannten nämlich bereits die Babylonier und auch die Sumerer die Technik, dass man Fleisch mit Salz wunderbar konservieren kann. Es gibt zwar natürlich keine schriftlichen Hinweise darauf, aber archäologische Funde lassen einem darauf schließen, dass eben diese Völker bereits wussten, was man mit Salz machen kann. Fand man dann auch später in einigen anderen Kulturen. Und natürlich haben sich die unterschiedlichen Völker abhängig von der Region verschiedenen Salzen bedient. Wenn wir zum Beispiel hernehmen, mitteleuropäischen Raum, Österreich oder Deutschland, da hat man natürlich eher das Bergsalz verwendet. Und wenn man jetzt in den Mittelmeerraum oder generell in Küstenregionen geht, da natürlich dann das Meersalz. Den ersten schriftlichen Hinweis auf diese Technik, den findet man dann um einiges später, nämlich im 14. Jahrhundert. Und zwar geht das Ganze auf einen Holländer zurück, auf einen gewissen Gilles Beukel. Und dieser Gilles Beukel hat eben den Vorgang des Konservieren mit Salzes niedergeschrieben. Historiker vermuten auch, dass es sein Nachname war, der den Begriff Pökeln, der in den meisten deutschen Gebieten Standard ist, geprägt hat. Weil, wenn man sich mal überlegt, Beukel und Pökeln klingen da durchaus ein bisschen ähnlich. Und wir wissen ja, wie es beim Segedinger Gulasch war, kann es jetzt so bei bestimmten sprachlichen Verschiedenheiten zu ein paar Lautverschiebungen, Lautänderungen etc. kommen. Es gibt aber übrigens noch keinen Beweis, dass Beukel bei seiner Technik auch das heute verwendete Salpeter genommen hat. Also eine Mischung aus normalem Speisesalz mit Salpeter. Das kam vermutlich erst viel, viel später. Eindeutig nachweisbar, oder sprich eine erste Erwähnung, findet man erst in Schriften aus dem Jahre 1787. Da wurde nämlich explizit erwähnt, dass dem Kochsalz auch Salpeter beigemengt wurde, damit das Fleisch noch länger haltbarer wird. Vermutlich hat man das auch schon davor gemacht, also sprich vor der benannten Jahreszahl, aber man kann es nicht eindeutig nachweisen, weil es sonst keine wirklichen schriftlichen Beweise dafür gibt. Anfang des 20. Jahrhunderts haben dann Chemiker herausgefunden, was der eigentliche Grund ist, warum beim Pökel mit Salpeter das Fleisch noch besser konserviert wird. Salpeter ist ein Nitrat und man hat immer gedacht, das Nitrat wäre es, aber nein, nicht das nitratkonserviertes Fleisch noch besser, sondern das daraus entstehende Nitrit. Das ist nämlich der Stoff, der die Bakterien hemmt, sich noch mehr zu verbreiten. Oder sagen wir so, einen bestimmten Stamm von Bakterien. Nämlich, und das Ganze entsteht nämlich durch die Reduktion des Salpeter, durch diesen chemischen Prozess, entsteht eben das sogenannte Nitrit. Ja, und da hat man einfach dann wirklich nachweisen können, dass der Stoff es ist, der das Fleisch konserviert. Ja, und von da an wurde auch teilweise gleich Nitrit als Zusatz für Bökelsalz oder Sursalz verwendet. So, genug der Geschichte, kommen wir mal generell jetzt zum Pökeln. Eines, was mir ganz, ganz wichtig ist, und das möchte ich gleich vorweg betonen, wenn ihr Pökelsalz zu Hause habt, bitte niemals zum Würzen von Speisen verwenden. Ja? Es ist ganz wichtig, dass ihr Pökelsalz wirklich nie zum Würzen verwendet, das rein nur zum Suren bzw. zum Pökeln nehmen. Hat einen Grund, Nitrat bzw. Nitrit kann, ja, ich betone kann, gesundheitliche Schäden verursachen. Nämlich können bei dem ganzen Prozess durch Salpeter wird das Hämoglobin oxidiert und dadurch entsteht im Körper ein schlechterer Sauerstofftransport. Bei uns Erwachsenen an sich jetzt nicht so das große Problem. Der Körper kann das kompensieren bzw. rückumwandeln, aber bei Kindern kann es durchaus zu Problemen führen. Weiters wird nachgesagt, dass entstehende Nitrosamine unter krebserregendem Verdacht liegen. Also wie bei vielen Sachen, man kann es auch hier wieder nicht nachweisen, aber sie stehen unter Verdacht. Ja, und es kann auch das Risiko einer speziellen Lungenerkrankung hervorgerufen werden. Von daher, ich kann es nur mal wiederholen, bitte niemals zum Würzen verwenden. Wirklich nur zum Suren, sprich zum Pökeln. Ich will jetzt euch aber nicht davon abschrecken, gepökelte, gesunde Speisen zu essen, wenn man ganz normal das isst, ja. So gelegentlich mal immer wieder was Gesundes. Einfach ganz normale Portionen, das nicht konzentriert genießt, besteht eigentlich überhaupt keine Gefahr. Das ist wie bei vielen anderen Sachen. Wie hat der Paracelsus schon gesagt, die Dosis macht das Gift und wenn ich es dann wirklich ganz normal esse, so wie ich es jetzt auch bis jetzt immer gemacht habe, absolut kein Thema. Da besteht wirklich keine Gefahr, dass euch was passiert, dass ihr gesundheitliche Schäden davon trägt. Ist ja bei Leber genau das Gleiche. Wenn man zu oft Leber isst, kann es auch sein, dass man ja ein bisschen Probleme kriegt. Wenn man die gelegentlich isst, überhaupt kein Thema. Also wie gesagt, ihr könnt nach wie vor beruhigt gepökelte Speisen weiter essen. Das ist ein kleiner Info am Rande. In Europa, so hat man hochgerechnet, sind ca. 80-90% der hergestellten Wurst und Schinken gepökelte Ware. Und wenn ihr jetzt öfter Wurst esst, seht ihr, es ist im Endeffekt nicht wirklich gefährlich. Darum mit noch einmal betone ich es auch, bitte nicht zum Würzen verwenden, weil da ist die Konzentration einfach zu hoch und dann setzt man sich doch einen gewissen gesundheitlichen Risiko aus. Ja, was genau bewirkt das Pökeln jetzt? Warum macht genau dieser Vorgang das Fleisch haltbarer? Ich habe bereits vorher den Begriff Oxidieren erwähnt. Und zwar, wenn ich jetzt ein Stück Fleisch habe und das einfach hinlege, oxidiert es. Das heißt, Bakterien machen das Ganze nicht mehr genießbar. Wenn ich es nicht behandle, geht das relativ schnell. Das Fleisch wird dann einfach nicht genießbar, weil es fault etc. Man konnte dann durch die Erfindung des Kühlschranks oder halt der Möglichkeit, das Ganze runter zu kühlen, das Fleisch schon mal haltbarer machen. Ja, das war aber dann relativ spät. Darum hat man relativ früh erkannt, dass wenn man das Ganze einsalzt, dem Fleisch Wasser entzogen wird. Kennen wir, Fleisch entzieht dem Körper auch Wasser. Wenn wir zu salzig essen, haben wir ja einen Durst, weil der einfach unserem Körper Wasser entzieht. Und entziehe ich dem Fleisch jetzt Wasser, bremst das die Bakterien im Fleisch aus. Weil Fleisch ist ja immer mit Bakterien übersät drinnen etc. Und wenn Wasser entzogen wird, bremst das die Bakterien aus. Dadurch habe ich schon mal Zeit gewonnen. Habe auch nebenbei den Effekt, dass das Fleisch fester und leichter wird. Also ich habe dann durchaus auch eine Genusssteigerung dadurch. Das ist jetzt beim normalen Salz. Wenn ich jetzt Pökelsalz verwende, sprich wo Salpeter dabei ist oder Nitrit, das steigert den Effekt dann noch mehr. Denn eben dieses Nitrit wirkt genau gegen eine spezielle Bakterienkultur, die das normale Salz jetzt nicht so hemmen kann. und verhindert die Ausbreitung des Ganzen und dadurch wird es noch haltbarer. Man, natürlich unendlich haltbar wird es nicht, aber ich kann das Ganze, die Ausbreitung, noch mehr senken und habe somit noch um ein Stück haltbarer. Nebenbei habe ich dann auch noch den netten Effekt, dass das Fleisch umgefärbt wird. Also ihr kennt es, gesurtes Fleisch, gebückeltes Fleisch hat ja immer so eine, ja, muss ich sagen, schöne rote-rosa Färbung. Und außerdem entsteht dann noch ein eigenes Aroma, das ganz typisch ist für gesurtes und das ich persönlich total gerne habe. Bei meinen Recherchen habe ich gelesen, dass in manchen Barbecue-Foren auch geschrieben wird, die rosa Farbe kommt durch den Zucker, den man auch gerne beim Suren verwendet. Nein, das ist nicht so. Die rote Färbung entsteht nur, wenn ich Bückelsalz mit Salpeternitrit verwende. Nur der Stoff schafft es, dass eben sowas chemisch im Fleisch geändert wird, dass diese rote Färbung entsteht. Man kann übrigens den Geschmack bei Gesurten auch noch anders verfeinern oder beeinflussen. Und zwar hängt das mit den von mir verwendeten Gewürzen zusammen. Wenn ich so eine Sur vorbereite, gebe ich auch noch Gewürze dazu. Und da kann ich dann gezielt das Fleisch in bestimmte Richtungen bringen. Dazu dann später mehr, da erzähle ich euch dann, wie wir das Fleisch pökeln werden oder wie ich es normalerweise oder gerne pökel. Ja, es gibt übrigens auch noch drei verschiedene Arten des Pökelns. Da haben wir zunächst das Trockenpökeln, das Nasspökeln und das Schnellpökeln. Wir werden heute eine Spezialform des Trockenpökelns machen. Im Trockenpökeln wird einfach das Fleisch mit Salz eingerieben und beim echten Trockenpökeln wird der Fleischsaft während dieses Vorgangs sofort entfernt. Also da gibt es eigene Vorrichtungen, wie das passiert. Wir machen eine Trockenpökel-Variante mit eigener Lake. Durch den Pökelvorgang wird der Fleisch entzogen, wodurch entsteht dann eine eigene Lake, wo das Fleisch drinnen ist. Und ich habe euch eine wirklich einfache und schöne Variante davon. Die ist besonders effektiv übrigens. Sowohl das echte Trockenpökeln als auch die Variante mit der eigenen Lake. Dann gibt es noch das Nasspökeln. Der Unterschied besteht darin, dass ich das Fleisch nicht mit Salz einreibe, sondern ich lege das Ganze in eine Salzlake ein. Dauert in Summe etwas länger und ist auch nicht ganz so effektiv. Und einen Nachteil hat es noch, die Ware ist nicht so haltbar wie beim Trockenpökeln. Für Anfänger würde ich das eher nicht empfehlen, denn es kann leider passieren, dass die Lake relativ schnell kippt und dann kann ich mein ganzes Fleisch eigentlich entsorgen. Vorteil meines Erachtens am Nasspökeln ist der, dass das Fleisch dezenter gebökelt wird und ich vielleicht nicht so eine kräftige salzige Note habe. Ja, und dann die letzte Variante wäre das Schnellpökeln und da gibt es dann wieder verschiedene Unterkategorien, die möchte ich noch ganz kurz vorstellen. Die, was in der Industrie am meisten verwendet wird, wäre die Einspritztechnik. Da wird diese Lake eben direkt ins Gewebe injiziert mit Spritzen. Dann gibt es die Poltertechnik. Da wird das Ganze in die Lake eingelegt und gewalkt. Und dadurch, so sagt man, dringt eben die Lake besser ins Gewebe ein. Ja, und die letzte Variante wäre die Vakuumpökel-Variante. Und durch dieses Vakuum, wo das Fleisch drinnen liegt, hat eben den Vorteil, dass die Lake auch besser einzieht und dass die Gewebeflüssigkeit nicht austritt. Das ist übrigens die effektivste Variante, wie ich Fleisch pökeln kann. Ja, man technisch halt ein bisschen aufwendiger, kann man zu Hause vielleicht nicht so gut machen, aber in der Industrie wird das relativ gerne verwendet. Ja, wenn ich dann mein Fleisch gepökelt habe, gibt es noch einen Begriff, den wir kennen sollten, und zwar das sogenannte Durchbrennen. Durchbrennen hat jetzt nichts, dass ich mit meiner Freundin abhaue, gegen den Willen unserer Eltern und irgendwo anders heiraten würde. Nein, Durchbrennen hat beim Suren ganz was anderes zu bedeuten, nämlich das beschreibt den Abschluss des Pökelvorgangs. Und zwar habe ich da bereits mein Stück Fleisch aus der Lake entfernt, habe es eventuell gewässert und dann lasse ich es nochmal für ein paar Tage liegen. Und das dient nämlich dazu, dass sich das Salz gleichmäßig im Gewebe verteilen kann. Diesen Vorgang nennt man eben beim Pökeln Durchbrennen. So, jetzt haben wir wirklich genug der grauen Theorie. Kommen wir zum praktischen Teil der heutigen Sendung und zwar möchte ich mit euch Fleisch pökeln in Eigenlake. Bevor ich mit euch in die Küche verschwinde, gibt's noch ganz kurz ein paar Fakten zur Vorbereitung und dann geht's auch schon los in der Küche. Wir werden in weiterer Folge Sohlschnitzel zubereiten, eine Speise, die ich persönlich total gern mag, und darum werden wir heute mal Schnitzelfleisch pökeln. Im Endeffekt könnt ihr jegliches Fleisch, Schweinefleisch zum Beispiel, oder auch Rind pökeln, das ihr wollt. Kommt ganz darauf an, was ihr machen möchtet. Ich, wie gesagt, möchte mal Sohlschnitzel machen, darum Schnitzelfleisch. Ich habe gekauft 700 Gramm Schnitzelfleisch vom Schwein. Und um das zu suchen, benötige ich in diesem Fall 25 Gramm Pökelsalz, 5 Stück Wacholderbeeren, einen Esslöffel Kümmelgans, etwas Zucker und 2 Lorbeerblätter. Wenn ihr nicht die gleiche Menge Fleisch verwenden wollt oder anderes Fleisch etc., gebe ich euch noch ein paar kurze Fakten, die ihr so als Richtwert nehmen könnt. Oder ja, Richtwert ist schon der richtige Begriff. Pro Kilogramm Fleisch solltet ihr ca. 35 Gramm Pökelsalz verwenden. Man kann auch bis zu 40 Gramm raufgehen, ist kein Problem. 40 Gramm würde ich persönlich aber eher dann nehmen, wenn ihr ein Fleisch habt, wo auch eine Schwarte dran ist. Zum Beispiel, wenn ihr eine Schweinsschulter suchen wollt etc., dann würde ich 40 Gramm nehmen. Man kann auch runtergehen bis 30 Gramm pro Kilogramm Fleisch. Das reicht auch noch. Noch mehr drunter würde ich aber wirklich nicht mehr gehen. Drum, ich nehme den goldenen Mittelweg, 35 Gramm Pökelsalz pro Kilogramm Fleisch. Natürlich die Frage nach der Dauer des Pökelvorgangs. Da gibt es eine gute Faustregel, die habe ich euch relativ oft in meinem Netz gefunden. Man sagt, pro Zentimeter Dicke des Fleisches einen Tag lang pökeln. Man kann danach zur Sicherheit noch ein paar Tage drüber gehen, das Fleisch wieder durch nicht versalzen. Da drüber gehen könnt ihr übrigens so, ja, bis zu 3 Tagen, würde ich sagen, ist durchaus kein Problem. Danach wird das Fleisch gewässert und da mindestens 2 Stunden bis zu maximal 12 Stunden. Das kommt dann ganz darauf an, wie stark auch die Sohle ist und wie stark ihr es dann noch salzig haben wollt. Ja, wenn man das gemacht hat, wird es trocken getupft und dann lässt man das Fleisch durchbrennen. Und zwar, ja, so auch wieder grob Richtwert, in etwa 2 bis 3 Tage. Idealerweise an einem luftigen Ort. Ich mache es aber aus Sicherheitsgründen oder generell immer im Kühlschrank. Den Suhrvorgang übrigens noch kurz angemerkt, auch generell immer im Kühlschrank machen. So, jetzt aber wirklich genug der grauen Theorie. Wird vorschlagen, gehen wir in die Küche und suchen unser Fleisch. Gut, also bis gleich. So, und schon sind wir auch in der Küche. Was ich vorher noch bei den Vorbereitungen vergessen habe zu erwähnen, was ihr auch unbedingt braucht, wenn ihr ein Fleisch einsucht, sind einmal Handschuhe. Man sollte, wenn man das Fleisch einreibt mit dem Salz, das nicht mit bloßen Händen machen. Wir wissen, Salz ist aggressiv. Wenn wir das so fest einreiben ins Fleisch, das wird unsere Haut überhaupt nicht bekommen. Darum bitte verwendet einmal Handschuhe. Die bekommt man relativ günstig in Drogeriefachmärkten etc. Wenn ihr da keine bekommt, könnt ihr durchaus auch welche von alten Erste-Hilfe-Koffern verwenden, die abgelaufen sind. Das reicht fürs Kochen auf alle Fälle noch. Also wie gesagt, da verwendet bitte immer einmal Handschuhe, der Haut zuliebe. So, ich wäge mir jetzt mal mein Salz ab. Ich habe hier eine Art Konzentrat, ein etwas stärkeres Salpeter-Pökelsalz. Und da steht auf der Anleitung drauf, ich möchte das noch mit Speisesalz mischen. Das habe ich jetzt gemacht. Da habe ich mir jetzt 3 Gramm vom normalen Kochsalz, vom Speisesalz abgewogen und jetzt gebe ich da noch 23 Gramm und da kommen jetzt noch ein paar Gramm von dem dazu. So, da habe ich jetzt noch 5 Gramm dazugegeben und da muss ich jetzt das ganz fein verrühren, damit sich das schön mischt. So. Damit wir auch hier wirklich das gleichmäßig verteilt haben und wir auch eben diese rote Färbung erreichen. Von der Packung, die ich da habe, die habe ich im Supermarkt, im besser sortierten Supermarkt bekommen, sind 200 Gramm enthalten. Das sollte man mit 2,5 Kilogramm normalen Salz mischen. Und da kann ich dann damit mit der Menge 70 Kilogramm Fleischpöken. Also ihr seht, man braucht eigentlich nicht wirklich viel. Gut, habe ich auch vorher erwähnt, es ist wirklich wenig, was ich da brauche. Also ich kann mich erinnern, eine kleine Anekdote, wie ich das erste Mal gepökelt habe vor vielen Jahren, da wollten wir auch Geselchtes machen. Und da war ich der Meinung, ja, da braucht man durchaus viel Salz. Und habe halt, ich glaube, 10 Kilo Sack was gekauft, weil ich mir gedacht habe, das reicht. Da brauchen wir mindestens für unsere, wie viel hatten wir, 5 Kilo Fleisch. Im Nachhinein habe ich herausgefunden, mit der Menge hätte ich locker 4 bis 5 große Schweine pökeln können. Tja, ich habe jetzt einmal die Wacholderbeine meinem Mörser gegeben und zerdrücke die jetzt. Ja, schön gemahlen, damit auch das Aroma dann ins Salz übergehen kann. So, ah, wirklich schön fein mahlen, das ist wichtig. Wenn man ein paar größere Stücke sind, ein paar weniger, ist es kein Problem. Aber ich empfehle euch, schaut, dass es so fein wie möglich malt. Der Duft, ein Traum. Das Ganze kommt dann zu meinem Salz dazu. Schön, also müssen wir es rauskratzen. So, jetzt fehlt mir noch der Kümmel. Den gebe ich auch in den Mörser rein. Nicht zu viel. Und auch den male ich jetzt schön. Und die Lorbeerblätter werden im Anschluss nur ein bisschen reinbröseln, die tue ich nicht mit dem Mörser bearbeiten. Also die werden dann, wie gesagt, nur reingebröselt. Mit den Fingern einfach 2 Lorbeerblätter oder so reinbröseln. So. Gut, der Kümmel wäre auch gemörsert. Da braucht man nicht zu stark. Der geht ja relativ leicht zum Glück. Das kommt auch noch hinein. Gut. Dann die Lorbeerblätter. Da nehme ich getrocknete Lorbeerblätter. So, das ist vielleicht ein bisschen gar klein. Ja, das ist ein bisschen größer. Das reicht, wenn wir das einfach nur ein bisschen reinbröseln. Mit den Fingern zu reiben. Also ich kann euch sagen, der Duft, der dadurch das Zerbröseln der Gewürze entsteht, ein Traum. So, und das vermischen wir jetzt schön mit dem Salz, damit wir das auch schön gleichmäßig im Schüssel da verteilt haben. Eins fehlt dann noch, der Zucker, und den werde ich jetzt gleich holen. Und zwar nehme ich da normalen Feinkristallzucker. Den holen wir schnell von draußen, habe ich vergessen vorzubereiten, ist aber kein Problem. So, Zucker dürfte ich nicht mit dem Mehl verwechseln, das wäre eher kontraproduktiv. Und da gehen wir halt ab eine Spur rein, also nicht zu viel. Ich werde da jetzt, ja, ich gebe 2 Teelöffel rein. Also man liest da in den verschiedensten Rezepten immer unterschiedlichste Angaben. Aber ich sage, es ist dem persönlichen Geschmack überlassen, welche man jetzt wirklich nimmt. So, und auch das wieder schön durchrühren, damit sich das alles schön verteilt. Also ein Traum am Geruch, kann ich euch sagen. Ein Traum. So, okay. Das hätten wir gemischt. Also der Schritt wäre mal fertig. Und jetzt geht dann die eigentliche Arbeit los. Jetzt müssen wir das Fleisch einreiben. Da wir im Nachhinein das Fleisch in Alufolie, in Frischhaltefolie einwickeln, lege ich mir jetzt schon Frischhaltefolie auf mein Brett, wo ich das Fleisch bearbeite. Hat den Vorteil, wenn etwas von dem Salzgemisch daneben geht, bleibt es quasi dann in der Folie. Und ich muss dann nachher das nicht extra noch irgendwie zusammenkehren oder so. Und es bleibt einfach dann beim Fleisch drin, wenn ich es eingewickelt habe. Darum lege ich mir jetzt eine Glassichtfolie hin. Ich schneide es lieber mit der Schere, diese, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Abreißfunktionen, die es da so gibt, ja, irgendwie das funktioniert meines Erachtens nicht gut. So, dann hole ich mal mein Stück Fleisch aus der Verpackung raus. Ah, sehr schön. Das ist wirklich ein schönes Stück. So, und ich habe gesagt, pro Zentimeter einen Tag. Und jetzt messen wir mal, wie dick das Fleisch ist. Okay, da hätten wir 6 cm im Durchmesser. Das heißt, wir lassen es mindestens 6 Tage suchen. Ich gebe halt zur Sicherheit noch ein bisschen was drauf. Sprich, das heißt, ja, 8 Tage werde ich es mal lassen. 8 Tage lasse ich es auf alle Fälle. So, damit der Haut nichts passiert, der Einmalhandschuh. Ich bin eigentlich kein großer Freund dieser Handschuhe, aber in dem Fall trage auch ich sie. So, und dann gebe ich mal einen Teil von meinem Salzgemisch aufs Fleisch und reibe das schön ein. Schön andrücken, damit sich das Salz auch wirklich schön verteilt und schön haften bleibt und auch die Gewürze. Schade, dass man über Audio oder über das Medium Podcast noch keine Gerüche übertragen kann. Ich könnte mir gut vorstellen, euch würde das gefallen. Ja, Wacholder, frischer Wacholder, also Wacholder gerieben und geriebener Kümmel, finde ich, ist ein Traum. Also ich liebe es, diesen Geruch, aber auch den Geschmack. So, jetzt ist Zeit, das Ganze zu wenden. Ein bisschen aufpassen muss man, weil es kann doch ein bisschen was daneben gehen. So, und dann schön wieder verteilen, andrücken. So, und noch was auf der Seite, schön, damit wirklich das ganze Stück Fleisch vom Salz und dem Gewürzen bedeckt ist. Es ist noch immer so viel Salz da in meinem Schüssel, glaubt man gar nicht. Ich habe mir gedacht, das ist sofort weg, aber nein, da bleibt noch genug. So, dann noch. Und vielleicht noch einmal wenden. Hopp, und den Rest drauf. So, aber jetzt haben wir das ganze Salz verarbeitet. So, schön, wie gesagt, einarbeiten. Okay, so, wenn wir das gemacht haben, dann machen wir ein schönes Paket aus der Folie mal draus, eine Schicht. Und dann über diese Schicht gebe ich dann noch einmal zusätzlich eine Folie und dann im Anschluss kommt das Ganze in einen Gefrierbeutel. Da habe ich jetzt bei meiner Menge Fleisch einen 3 Liter Gefrierbeutel genommen. Das hat nämlich einen Grund, und zwar ja, die Klarsichtfolie, Frischhaltefolie hält es nicht wirklich dicht. Und wenn nachher der Fleischsaft austritt, habe ich natürlich das Problem, dass der Kühlschrank ein bisschen, ja, in Mitleidenschaft gezogen wird, um es mal so zu formulieren, und das will ich nicht haben, weil der Putzaufwand danach sollte ja nach Möglichkeit eher gering ausfallen. So, und dann wird schön in der Folie einwickeln, da kann man ruhig so 2-3 Mal drüber gehen, wenn man so ein schönes Bäckchen dann hat. So, abgeschnitten, auf den Rändern auch noch zugemacht. So. Okay, und das Ganze kommt jetzt in meinen Gefrierbeutel hinein. So, schön reinlegen. Und das mache ich dann einfach mit so einem Frischhalteclip zu. Drückt noch ein bisschen die Luft raus, damit nicht zu viel ist. Und dann, ja, muss es eigentlich nur mal in den Kühlschrank rein und das war's dann auch schon. Und da darf es jetzt eben die 8 Tage bleiben. Nach den 8 Tagen werde ich es mal rausnehmen, dann wird es wie gesagt gewässert und nach der Wässerung darf es dann noch oder muss es dann noch ein paar Tage durchbrennen und dann können wir es auch schon verarbeiten. Die Verarbeitung werde ich dann natürlich in einer eigenen Sendung machen mit euch. Da werde ich dann einen Gruß aus der Küche machen und Schnitzel mit Erdäpfelsalat mit euch gemeinsam kochen. In einer der nächsten Folgen werde ich mal natürlich einen kurzen Zwischenbericht zum Suchen abgeben, das ist klar. Bevor wir zum Ende der heutigen Folge kommen, hätte ich noch etwas in eigener Sache. Ich wollte fragen, kennt jemand von euch in Wien zufälligerweise einen Händler, der Club Mate in kleineren Gebinden als in einer ganzen Kiste verkauft? Ich frage deswegen, ich würde das Getränk gerne mal kosten, ich habe es noch nie probiert. Und würde interessieren, wie das schmeckt und ob das wirklich jetzt so stark koffeinhaltig ist, dass es aufputschend wirkt. Ich trinke in der Regel nur schwarzen Kaffee, der durchaus kräftigeren Kaffee. Da merke ich nichts, sonst würde mich echt interessieren, ob es bei der Club Mate auch irgendeine Wirkung bei mir zeigen würde. Ich persönlich kenne, wie gesagt, nur einen Händler, der es in größeren Gebinden verkauft, aber wenn es nicht schmeckt, was mache ich dann mit seiner ganzen Kiste etc.? Wenn von euch jemand etwas kennt, würde mich freuen, wenn ihr mich kontaktiert und mir die Website, Adresse etc. durchgebt. Ja, solltet ihr noch Fragen zum Pökeln, zum Suren haben, könnt ihr mir natürlich jederzeit gerne stellen. Ich helfe euch wie immer gerne weiter. Ich sage danke fürs Zuhören, wünsche euch viel Spaß beim Nachsuren. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.